Die zuvor beschriebenen Entwicklungen sind nicht nur wichtig, wenn wir die allmähliche Verstärkung der anthropozänen Phänomene nachzeichnen wollen. Von Bedeutung waren sie auch für die Demontage des Gedankens, es gebe überhaupt so etwas wie ein definitives, einheitliches, erdgeschichtlich und wissenschaftlich stichhaltiges Anthropozän. Anthropologen, Historiker und historische Geographen haben die Entwicklungen während der Kolonialzeit in den Tropen studiert und daraus einen wichtigen Schluss abgeleitet. Die Suche nach einem einzigen entscheidenden Ereignis, etwa der industriellen Revolution oder späterer Geschehnisse im Europa und Nordamerika des 20. Jahrhunderts, verschleiert die langfristigen Ungleichheiten, welche die Basis für die Auswirkungen des 21. Jahrhunderts auf die Natur bilden. Die Weltgeschichte vom 15. bis zum 20. Jahrhundert zeigt, dass das Anthropozän weder ein Produkt der gesamten Menschheit ist, noch die gesamte Menschheit gleichermaßen betrifft. Vielmehr formulieren Janae Davis von der Clark University und ihre Kollegen es so: Es ist das Produkt miteinander verflochtener historischer Prozesse, und diese wurden von einer kleinen Minderheit vorangetrieben, die durch Kolonialismus, Versklavung und Rassismus die Voraussetzungen für den globalen Kapitalismus schuf. Sie setzten die Arbeiten der Anthropologin Donna Haraway fort und vertraten die Ansicht, Plantagenozän sei vielleicht ein angemessenerer Begriff als Anthropozän. Demnach sollten wir nicht die Dampfmaschinen und Fabriken Westeuropas als eigentlichen Ausgangspunkt für die heutige globalisierte Welt betrachten, sondern uns ansehen, wie Plantagensysteme aus ausländischen Investitionen monotone tropische Landschaften machten, wie sie Menschen, Pflanzen und Mikroorganismen aus allen Winkeln des Globus zwangsweise zusammenführten und wie viel sie zur Sterblichkeit der Indigenen und zu den rassistischen, kapitalgetriebenen Sklavenhaltersystemen beitrugen. So betrachtet wurde die Ausbeutung von Pflanzen, Landschaften und Menschen zu Vorbild und Motor für das von Habgier befeuerte westliche System der Fabriken, das vielfach als Verkörperung des industriebasierten Anthropozäns gilt und mit dem wir uns heute herumschlagen. Manche Anthropologen und Historiker haben auch den weitergefassten Begriff Kapitalozän vorgeschlagen. Damit wollen sie deutlich machen, dass die Plantagensysteme nur einer von vielen Ausgangspunkten eines globalen Systems waren, das die Landschaften in und außerhalb der Tropen aneinander kettete. Eine solche Sichtweise macht deutlich, wie tropische Landschaften am Atlantik und in Amerika seit Beginn der europäischen Kolonisierung kartiert, geformt und als offene Räume, die nur auf ihre Nutzung warten, geschätzt wurden. Arbeit in Form von Sklaverei oder Vertragsknechtschaft wurde ebenso wie die Natur zur Handelsware, die man anhäufen, vereinnahmen und nutzen konnte. In der so entstandenen Welt wurden Umwelt- und Existenzgrundlagen in den Tropen in großem Umfang zerstört, weil sie Kapital und Macht für Bevölkerung, Fabriken und Staatsführung in der westlichen Hälfte Europas und in Nordamerika liefern sollten. Das gilt von den Silberminen in Bolivien bis zu den Kaffeeplantagen in Haiti, von den zu Rinderweiden umgestalteten Landschaften Mexikos bis zu den abgeholzten Bergen der Philippinen und von den indischen Bauern, die in ihrer Verzweiflung Baumwolle statt Lebensmittel anbauten, um genügend Geld für die hohen Steuerabgaben zu verdienen, bis zu den Teeplantagen im Hochland Sri Lankas. Das Ergebnis war eine Welt, in der Menschenleben quer durch die Tropen in oftmals rassistischer Weise zu einer billigen Handelsware herabgewürdigt wurden. Wasser auf die Mühlen des Wohlstands von Staaten, Unternehmen und Öffentlichkeit auf der anderen Seite des Globus. Das heißt nicht, dass unterdrückte Minderheiten und Bevölkerungsgruppen immer machtlos gewesen wären. In den Kapiteln 10 und 11 haben wir viele Beispiele dafür kennengelernt, wie Menschen Widerstand leisteten und überall in den Tropen die Globalisierung von Kultur, Küche und Wirtschaftssystemen mitgestalteten. Insgesamt jedoch ist eines klar. Bei der Analyse der anthropozänen Prozesse müssen wir anerkennen, dass die derzeitige globale Rolle der Tropen in den politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und geowissenschaftlichen Systemen des 21. Jahrhunderts nicht durch zufällige, einheitliche Eingriffe der Menschen entstanden ist. Und mit Sicherheit hatten dabei nicht alle einen gleichberechtigten Platz am Tisch.